Mir fehlt dein Geruch, mir fehlt deine Stimme, mir fehlen deine Hände, mir fehlt alles von dir. Ich weiß nicht, wie ich die letzten 14 Tage nur überstanden hab. Ich schau schon nicht mehr in den Spiegel. Nächte verbring ich an deinem Grab. Die Nachricht haute mir die Beine um. Warum hast du mich nicht dorthin mitgenommen? Mir fehlt dein Geruch. Mir fehlt deine Stimme. Mir fehlen deine Hände. Mir fehlt alles von dir. Den ganzen Tag hör ich unser Lied. Riech an deinen Sachen, das was mir von dir noch blieb. Taschentücher hast du in mein Sofa-Ecken gesteckt. Alles erinnert an dich, das Gefühl, als wenn man mehr und mehr erstickt. Alle meiden mich, keiner spricht mich darauf an, weil sie wohl glauben, dass man mich damit verletzen kann. Der Polizist sprach ruhig, dein Auto wurde zerfetzt. Du warst gleich tot, der Beifahrer schwer verletzt. Ihr seid wie jede Nacht wieder Rennen gefahren. Jede Einzelheit wollte er mir wohl ersparen. Meine Mutter weinte und lief davon. Und Vater murmelte, das hat er nun davon. Mir fehlt ein Geruch. Mir fehlt deine Stimme. Mir fehlen deine Hände. Mir fehlt alles von dir. Bin ich nicht gestraft, dass ich noch lebe? Obwohl es ohne dich kein Leben mehr ist. Und immer wenn ich die Augen schließ, dann seh ich in dein fröhliches Gesicht. Ich streiche sanft über meinen Bauch. Ich glaub, dein Kind vermisst dich auch. Dies ist der Grund, warum ich dir nicht folgen kann. Dies ist der Grund, warum ich leben muss. Das ist es, was mich überleben lässt. Das Einzige, was mich dich nie vergessen lässt. Mir fehlt dein Geruch. Mir fehlt deine Stimme. Mir fehlen deine Hände. Mir fehlt alles von dir. Nichts auf der Welt ist es doch wert, wegen einem Rallye-Sieg das zu verlieren. Keine Freundin jemals von euch sollte diesen Schmerz tief in sich spüren. Eure Kinder sollten nicht ohne euch leben, denn ihr könnt ihnen so viel, zu viel geben. Mir fehlt dein Geruch. Mir fehlt deine Stimme. Mir fehlen deine Hände. Mir fehlt alles von dir. Du fehlst mir. Ja, nur du. Und irgendwann werd ich wieder bei dir sein.